Auch müsste die Union den Menschen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen offensiv erklären, welche persönlichen Konsequenzen es hätte, sollte die Partei sich mit dieser Russlandpolitik durchsetzen. Deutschland und Europa würden unter russische Dominanz fallen. Freiheit, Wohlstand und Sicherheit wären dahin. Morde wie im Berliner Tiergarten wären dann vielleicht keine Ausnahme. Die Westbindung gegen die multipolare Weltordnung der AfD ist leicht zu übersetzen mit Miami oder Sibirien. Und auch ein Großteil der Menschen in den neuen Bundesländern würde trotz aller möglichen Nostalgie zu der deutsch-sowjetischen Freundschaft kaum wieder in ein politisches Leben zurückwollen, das von einem Herrscher aus dem Kreml dominiert wird. Die Union müsste all das in der Auseinandersetzung mit der AfD nur deutlich genug benennen. Das Muster für das Wahlplakat liegt dafür schon im Archiv des Konrad-Adenauer-Hauses. Wie klar sich auf die Westbindung setzen lässt, hat gerade im zurückliegenden Europawahlkampf die Europäische Volkspartei EVP gezeigt, die eine Brandmauer hochgezogen hat. Der Chef der bürgerlichen Fraktion im Europaparlament, CSU-Politiker Manfred Weber, fordert Einstieg in europäische Armee, wie der Nachrichtensender NTV am 2. Februar 2024 berichtete. Das war ein klarer Konter gegen die AfD, denn sie lehnt in ihrem Europaprogramm für 2024 eine gemeinsame europäische Armee ab und will sogar, dass die US-Soldaten das Land verlassen. Zitat: Die AfD lehnt eine europäische Armee ab und hält an einer umfassend befähigten Bundeswehr als Eckpfeiler deutscher Souveränität fest. Mit einer starken eigenen Streitkraft kann Deutschland in die Lage versetzt werden, die amerikanischen Streitkräfte mittelfristig auf deutschem Boden abzulösen. Zitat Ende. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und den Spionageattacken auf die Bundeswehr kann dieser Satz im AfD-Programm nur als eine Einladung für den Kreml verstanden werden, sich Europas zu bemächtigen. Geregelte Einwanderung versus Vertreibung. Auch die Vertreibungspläne führender AfD-Politiker bieten der CDU und CSU die Möglichkeit, offensiv gegen diese entgrenzte Partei vorzugehen und im konservativ-bürgerlichen Lager zu punkten. Die Forderung nach einer geregelten Einwanderung und die ökonomischen Grenzen der Aufnahme sind etwas anderes als die zutiefst rassistische Idee eines monoethnischen Staates, der auch Menschen mit Migrationshintergrund durch die Remigrationspläne der identitären Bewegung und AfD-Politiker wie Björn Höcke oder Maximilian Krah bedroht. Menschen, die seit Generationen und Jahrzehnten hier leben und Teil unserer Bürgergesellschaft sind. Die Union sollte offensiv dagegen kämpfen, dass die AfD das Wort Abschiebung, welches den Umgang mit Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung beschreibt, ersetzt durch Remigration, die 25 Millionen Menschen in unserem Land bedroht, wie es der AfD-Europapolitiker Krah aus Sachsen in seinem Buch beschreibt. Die Union sollte dagegen kämpfen, dass über den Begriff der ethnischen Wahl die Staatsbürger mit Migrationshintergrund als kollektiver Feind diffamiert werden. Dies widerspricht dem Konzept des souveränen Staatsbürgers gleich welcher Hautfarbe und Religion. Die Union sollte dagegen kämpfen, den Begriff der Integration gegen den Begriff der Assimilierung zu tauschen, wie es die identitäre Bewegung und der Spitzenkandidat der Europawahl Maximilian Krah wollen. Ein Mensch, der sich in diesem Staat an die Gesetze hält, arbeitet, Steuern zahlt, als Single oder in Partnerschaft lebt oder eine Familie versorgt, kann in den Hindu-Tempel, die Moschee, die Synagoge, die Kirche oder sonst wohin gehen, ohne dass der Staat sich einzumischen hat. Natürlich soll nicht nur die Union gegen die AfD kämpfen, aber sie hat die größten Chancen, AfD-Wähler für sich zu gewinnen. Die AfD versucht, die Einwanderungskonzepte der Union mit der rassistischen Ideologie der ethnokulturellen Identität zu verwischen. Dem sollten Akteure aus der CDU und der CSU nicht auf den Leim gehen. Sie sollten die Unterschiede klar herausarbeiten. Denn wie die Russlandnähe führen rassistische Vertreibungspläne unser Land in den Abgrund.